Ein dritter Gott? Nur damit ich's richtig verstehe, sagte Paulus zu Elinor. Du glaubst also nicht, dass es einen einzigen großen Gott gibt, der die ganze Welt beherrscht? Nein. Elinor schüttelte den Kopf. Stattdessen glaubst du, dass es zwei Götter gibt, die um die Herrschaft in der Welt ringen, einen guten und einen bösen? Ja. Elinor nickte. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, rief Paulus. Warum nicht? Fragte Elinor. Wenn die Welt eine Kampfarena für zwei gegnerische Götter ist, wer bestimmt dann die Regeln des Kampfes? Wer entscheidet, was der gute Gott und der böse Gott tun müssen, um zu gewinnen? Wie meinst du das? Fragte Elinor verwirrt. Angenommen, zwei Armeen ziehen in den Krieg, erklärte Paulus. Dann können sie doch nur deshalb gegeneinander kämpfen, weil sie beide denselben Gesetzen unterworfen sind. Gesetzen, die sie nicht ändern können. Welchen Gesetzen? Fragte Elinor. Den Gesetzen der Natur. Wenn zum Beispiel ein Katapult einen Stein in den Himmel schießt, dann fällt der Stein irgendwann wieder runter. Und vielleicht kracht er jemandem auf den Kopf und tötet ihn. Das ist ein Naturgesetz. Der Stein fällt auf jeden Fall vom Himmel. Stimmt's? Und ein anderes Gesetz besagt, dass ein Mensch stirbt, wenn ihm ein Stein den Schädel zertrümmert. Auch wenn sich die beiden Armeen in nicht sonst einig sind, sie unterliegen beide diesen Naturgesetzen. Könnte jede Armee ihre eigenen Naturgesetze erfinden, dann könnten sie nicht gegeneinander kämpfen. Dann würde jede Armee nämlich sofort ein Gesetz erfinden, das ihre Soldaten unverwundbar macht, während die Feinde schon umfallen, wenn man nur mit dem Finger auf sie zeigt. Aber in unserer Welt, fuhr Paulus fort, gibt es Kriege. Soldaten kämpfen gegeneinander und manchmal töten sie sich, weil sie die Naturgesetze eben nicht ändern können. Die Naturgesetze sind nun mal da und alle sind ihnen ausgeliefert, ob sie wollen oder nicht. Wenn nun aber das ganze Universum von zwei Göttern erschaffen wurde, die sich ständig bekämpfen, wer hat dann die Naturgesetze gemacht? Und wer hat entschieden, welchen Gesetzen die beiden in ihrem Kampf unterworfen sind? Hätte sich der Fürst des Lichts die Gesetze ausgedacht, hätte er sie natürlich so gestaltet, dass sie für ihn günstig sind und ihm zum Sieg verhelfen. Und umgekehrt hätte der Teufel es genauso gemacht. »Ich verstehe, was du meinst«, sagte Elinor. »Sieht also so aus, als hätte jemand anderes die Gesetze gemacht. Jemand, der noch mächtiger ist als der Fürst des Lichts und der Teufel. Jemand, dessen Gesetzen sie beide unterworfen sind.« »Moment, aber wenn die beiden die Gesetze nicht gemacht haben, dann können sie auch das Universum nicht gemacht haben«, mischte sich Kulan ein. »Dann muss der Schöpfer des Universums jemand noch Mächtigeres sein.« »Aber wer könnte dieser mächtige jemand sein, dem sowohl der Fürst des Lichts als auch der Teufel gehorchen?« überlegte Fatima. »Ein dritter Gott, der den Fürsten des Lichts und den Teufel erschaffen hat? Und wenn ja, warum hat dieser dritte Gott eine Welt gemacht, in der so viel Leid herrscht?« »Vielleicht sind wir und unser Leid diesem dritten Gott völlig egal«, meinte Elinor. »Vielleicht macht's ihm sogar Spaß, die Menschen und Tiere zu schikanieren, die er erschaffen hat, so wie ein Kind, das einer Fliege die Flügel ausreißt und sich darüber amüsiert, wie sie sich quält. Vielleicht gibt's ja doch nur einen Gott, der alles erschaffen hat, und der ist böse.« Alle verstummten. Ihnen schwirrte der Kopf. Sie hatten keine Ahnung, welche der vielen Göttergeschichten richtig war. Und genauso ging es den Erwachsenen, die im Palast des Khans über dieselben Fragen diskutierten. Sie stritten lange und heftig, und trotzdem konnten sie sich nicht einigen, ob es viele Götter, zwei Götter oder nur einen Gott gab. Und wer dieser eine Gott war. Der Khan bekam die Antworten, die er sich so erhofft hatte, also nicht.